What of the dollar you murder for? Is that the one fighting for your soul? Or your brother's the one that you're running from? But if you got money, fuck it, cause I want some. Versteh mich, schon seitdem ich 10 bin, hab ich für den Traum alles gegeben. 2000 Real Slim Shady kam im Fernsehen, das hat mir meinen Weg sowohl geebnet wie verkackt. Griff zu Stift und Zettel und ich kritzelte zum Takt. Hip-Hop war die große Liebe, meine Clique, meine Stadt. Kein Geficke wegen Drugs, nicht gekifft, doch viel gelacht. Ich schrieb alles nieder, was ich lieb und was ich hasse. Und was Tag für Tag passierte hier im Viertel in der Nacht. Die Homies waren besoffen, wir waren Kinder, was will ich mache? Hosen in den Socken, es war so 7., 8. Klasse. Eastbag auf der Bauchtasche, Trikot und ne Kappe. Und die Blicke wurden kalt, denn auch als Kind bist du Kanacke. Leute, die du jeden Tag gesehen hast, waren auf einmal weg. Die Großen sagten, er macht Urlaub, damals hat man's nicht gecheckt. Und damals gab's noch keine Tracks, ich war noch ziemlich schlecht. Doch auf der Suche nach nem guten kurzen Namen, der mir schmeckt. Plötzlich kamen wie versteckt Thai und Arab um die Ecke. Und es war der erste Haze-Joint, danach stand alles fest. Von da an im Geschäft, alles klar, aber was jetzt? Ich dachte mir, perfekt, Bratte, langsam kann ich's echt. Also hab ich in Eigenproduktion ein kurzes, knappes Tape gemacht. So unter uns, aber dazu geb ich kein Statement ab. Ich hab mir schwer getan, na und dabei, ich lernte dran. Im Studio fing ich dann von 0 auf 100 zu zerbersten an. Erster aus Südweststadt, es ist besser. Ich war erst 17 und der Track ein fettes Brett, Mann. Ein, zwei Tage später klingelt Handy, es ist Jen dran. Was geht, Lan? Lass uns jetzt direkt nach Ettlingen fahren. Klar, ich bin dabei, ich kannte ihn schon lange Zeit. Denn wir haben schon als Kids zusammengekickt bei Bayertein. Also haben wir uns getroffen, eingesplifft und stiegen ein. S1, er Prinz, ich dachte, ich zieh mir das mal rein. In Ettling wohnte Pimpin, der Hip-Hop mindestens genauso liebte wie wir zwei. Unser Team war jetzt vereint, ein Beat, ein Gibbet, eine Mische und ein Mic. Seinerzeit Pass gekickt, wir machten Hits bei ihm daheim. Wisst ihr, wie ich mein? Wir hatten damals so einen Lauf. Nahmen auf, machten einen drauf und raten sogar auf. Landesgartenschau, knapp ein Jahr darauf. Südwest 7-6, Brajo Karlsruhe war im Haus. Party bis zum Umfallen, das war eine Riesenshow. Wir haben mies geflowt, denn wir waren gediegen stoned. Tüten auf der Bühne, ab in Alkohol und ab in Smoke. Ich sah eine Groupie-Ho, danach hat sie geblowt. Rock'n'Roll, damals ging's um Liebe, nicht um Fluss. Leider hörten alle auf, nur ich kriegte nie genug. Ein, zwei Jahre später stand ich wieder in der Booth. Meine Liebe und mein Fluch, damals schrieb ich grad den Blues. Rock'n'Roll, damals ging's um Liebe, nicht um Fluss. Leider hörten alle auf, nur ich kriegte nie genug. Ein, zwei Jahre später stand ich wieder in der Booth. Meine Liebe und mein Fluch, damals schrieb ich grad den Blues. Rock'n'Roll, damals ging's um Liebe, nicht um Fluss. Leider hörten alle auf, nur ich kriegte nie genug. Ein, zwei Jahre später stand ich wieder in der Booth. Meine Liebe und mein Fluch, damals schrieb ich grad den Blues.